Hintergrund hört ihr gerade Fritz und Christoph Schrag, der schon auf der Bühne steht, der Columbia-Halle. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie schnell dann so eine Halle voll wird, wenn es losgeht. Kurz nach 6:30 schalten wir live auf die Bühne. Dann startet Mavi Phoenix hier den 25-jährigen Geburtstag von Fritz in der Columbia-Halle. Großes Abschlusskonzert. Sido, die Leoniden-Milliarden werden wir euch alles dann live übertragen. Die Columbia-Halle ist Fritz geschmückt, möchte ich sagen. Es gibt einen schönen großen roten Vorhang, der genauso rot ist wie das rote Fritz-F. Große Fritz-Banner, sogar die Säulen, wenn ihr die Columbia-Halle kennt. Es gibt ja eine große Empore auch oben, Säulen unten, wenn man reinkommt, ist in das gelbe Fritz gepackt und dann steht da auch groß Fritz auf. Es hängen leuchtende Kopfhörer dran und ich dachte, wir gehen auch nochmal nach draußen jetzt alle anderen reinholen, denn auch wenn es sich dann schnell füllt, irgendwie stehen draußen, glaube ich, auch immer noch Leute und es ist wahnsinnig kalt, es weht ein eisiger Wind vor der Columbia-Halle. Hallo, guten Abend! Abend! So, ich bin Abend! So, dann wollen wir rausgehen. Ach, hallo, da seid ihr, Abend! Hallo! Es ist kalt, war Abend, schön, dass ihr da seid. Tachchen. Tag, hallo. Hallo, Abend, herzlich willkommen. Hi. Hallo, Tachchen, kommt rein, schnell, es ist kalt, geht rein. Hallo, Abend. Grüße dich erstmal, meiner. Hallo, ey, jetzt sehe ich hier übrigens gerade, es ist wieder typisch Berlin, ne? Gästeliste ist länger, wa? Ja. Jo. Ja, ist klar, hallo, guten Abend, wie geht's dir? Ja, sehr, sehr gut. Sehr kalt, auf wen freust du dich heute am meisten? Leoniden habe ich bei euch auch mal gesehen beim New Music Award, die waren sehr gut. Haben gewonnen? Ja, richtig. Ich muss euch auch nochmal danken, ich habe bei RAF Kamera auch schon gewonnen. Warst du im Kesselhaus schon? Ja. Ah, dann hast du ja Christoph Schrag auch schon gesehen, vielleicht ist er da, ich weiß gar nicht, oder vielleicht hast du ihn verpasst. Der ist gerade drin. Ey, ich will euch nicht weiter auffallen, ist nee, so kalt. Danke, komm, viel Spaß, ne? Danke. Ey, es ist so kalt hier draußen. Alle rein jetzt, geht los! So, in wenigen Minuten, hier sind die Radio Fritzen am Nachmittag live, die Wompets jetzt.